Frauen aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Frauen, wenn ich im Dämmern liege, drückt mich das Dunkel kaum. Wie eine weiche Wiege wiegt mich der alte Traum. Der Traum der schönen Frauen, wen tröstete der nicht? Kaum fühl ich seine Hände, so neigen sich die Wände. Die nahe Nacht zerbricht und helle Bilder tauen sanft nieder aus dem lauen, flutenden Rosenlicht. Ende von Frauen.